We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Hallo und herzlich willkommen zu From Downtown, einem NBA und Basketball-Podcast, Folge 99. Kurz vor unserem 100-jährigen Jubiläum. Ich bin heute ein bisschen heiser. Ich war am Donnerstag auf einem lang erwarteten Guns N' Roses Konzert in Hannover. Es gab das übelste Unwetter, was ihr euch vorstellen könnt. 3 Stunden lang im Regen rumgesprungen und geschrien, deswegen ist meine Stimme ordentlich in Mitleidenschaft gezogen worden. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich super, super viel zu bequatschen. Wie immer wird die Folge präsentiert von der Basket. Checkt deren Webseite unter basket.de oder deren Facebook-Account. Hallöle, ich glaube, wir haben viel Regen gesehen, jeweils beide, überall auf dem Planeten. Umso eher freuen wir uns natürlich ein bisschen über den Sport mit dem orangenen Leder zu reden heute mit euch. Viel passiert. Wir kriegen das immer überraschend gut hin, unendlich viel Diskussionsstoff in eine Show zu packen, in eine Stunde zu packen und dann doch nicht mehr ganz so viel das Gefühl zu haben, über viele Dinge nicht geredet zu haben. Mhm. Mal sehen, ob wir das genauso gut hinbekommen, weil die Woche war wirklich extrem vollgepackt. Trades, Gerüchte, witzige Trash-Nuggets und natürlich dann der Draft. Insofern wollen wir auch keine Zeit verlieren. Wir besprechen zunächst, bevor wir dann zum Draft kommen und einige Prospects besprechen, werden wir natürlich die beiden Trades kurz anreißen, die vor dem Draft stattgefunden haben. Und einer hat auch ein bisschen mehr mit dem Draft zu tun als der andere. Ja, tatsächlich. Also wir sind ja beide nicht unbedingt dafür bekannt, dass wir uns immer an unser Konzept halten und immer wild durcheinander springen. Das ist natürlich heute noch schwieriger als ohnehin, weil so viel passiert ist. Aber das erste Ding, glaube ich, womit wir mal anfangen, ist auch das, wozu du einen Facebook-Post rausgefeuert hast. Und zwar ist das der Wechsel von D'Angelo Russell von den LA Lakers zu den Brooklyn Nets, wo du geschrieben hast, Magic is crazy, irgendwie, was ist da los und so weiter und so fort. Das ging ja in der einen Nacht, ich glaube, das war die Nacht vor dem Draft oder 2 Nächte davor ging das durch die Gazetten und Twitter und bla bla bla. Und wir haben tatsächlich nachts, weil ich irgendwie wach war, da noch hin und her geschrieben über diesen Trade, irgendwie um 4 Uhr oder so. Ja, es ist krass, du warst auch irgendwie wach. Ja, das komisch. War total der Hammer. Ich schreibe dir dann einfach immer ab und zu, wenn ich niemand anders anschreiben kann, schreibe ich im Zweifel dir. Und das ist, wenn ich mit einem Kaffee irgendwie gerade angekommen bin und meine E-Mails checke, in Anführungsstrichen, checke ich auch noch ein bisschen Hoopshype. Und dann bin ich natürlich total ausgerastet und habe dir direkt geschrieben und musste mich mitteilen. Interessant, weil sonst wir eigentlich häufig nicht nur auf einer Wellenlänge sind, sondern auch unsere Meinungen sich ändern. Ich glaube auch nach wie vor in Retrospekt haben wir da unterschiedliche Meinungen, so wie auch Draft-Grades. Also ich glaube, wir sagen zwar beide, dass Brooklyn das maximiert hat und sehr gut sein einziges Asset, namentlich Capspace, eben genutzt hat. Aber was die Lakers betrifft, haben wir, glaube ich, ganz unterschiedliche Vorstellungen. Ja, also wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, ob das jetzt damit zu tun hat, dass was wir von D'Angelo Russell tatsächlich halten, aber in unserer Diskussion habe ich gesagt, ich finde den Move verständlich oder ich kann das nachvollziehen, weil es den Lakers, glaube ich, zuerst mal darum ging, diesen riesigen, dummen Trottelvertrag von Timothy Moskov endlich loszuwerden, diese 72 Millionen, die sie ihm im letzten Sommer gegeben haben, und den nimmt natürlich kein Team, selbst die Brooklyn Nets nicht, einfach so, da mussten sie noch was mit drauflegen, so ein Zückerchen, und das ist dann D'Angelo Russell geworden, weil sie schon gewusst haben zu dem Zeitpunkt, dass sie als neuen Point Guards, da kommen wir ja gleich dann zu, Lonzo Ball draften werden. Und ich hatte dann gesagt, hey, ich glaube so ein bisschen, dass das der Blick dieses Trades nicht unbedingt auf diese Saison geht, sondern eigentlich auf die nächste, weil die Lakers versuchen, so viel Capspace wie möglich jetzt loszuwerden. Und Timothy Moskov war dann natürlich irgendwie der größte Flaschenhals, den sie erstmal überwinden mussten, für den Sommer von LeBron nächstes Jahr. Das wird ja jetzt schon spekuliert und ich kann mir gut vorstellen, dass die Lakers sowas auch nur machen, ein Asset abgeben, wenn sie zumindest schon mal aus der Agentenecke von Rich Paul gehört haben, hey, es wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ihr ein bisschen Gehalt verteilen könntet im nächsten Sommer. Ja, ich meine, generell macht das natürlich Sinn, wenn man sich so aufstellt. Und für mich ist aber auch wirklich wesentlich, was man auf der Habenseite hat. Und klar, es gibt jetzt ein anderes Regime in LA. Ich glaube, das muss man auch immer sagen, dass häufig die neuen GMs die Fehler der alten dann möglichst schnell irgendwie revidieren lassen wollen und mit so einer Art Clean Slate dann eben loszulegen. Und genau das ist jetzt mit Magic Johnson eben passiert. Der jetzt gesagt hat, hey, das war in der Tat einer der schlechtesten Verträge der ganzen Liga, der da ausgehandelt worden ist, und man muss sofort, sag ich mal, weitermachen und den irgendwie loswerden. Aber wir reden halt hier tatsächlich über den Second Pick im Draft. Und für mich ist D'Angelo Russell durchaus ein Spieler, der das Potenzial hat, einen überdurchschnittlicher Starter auf der Eins zu werden, was halt in einer Point Guard Position, die ligaweit enorm stacked ist, halt schon ein sehr guter Ceiling ist eigentlich. Für mich ist das absolut zu wenig gewesen. Dass man ihn abgeht, macht durchaus Sinn, perspektivisch betrachtet. Dass man ihn aber, und diesen Spruch werden wir nachher nochmal hören, für 50 Cent oder Dollar halt dann abgibt, und das ist für mich der Fall, ein bisschen schwach. Klar, Brook Lopez kann man benutzen, ganz gut, hat sogar seine Füße halbwegs in den Griff bekommen in den letzten Jahren, wenn auch nicht sein Rebounding. Dennoch ist das natürlich ein ganz gutes Zeichen, ist aber trotzdem ein auslaufender Vertrag. Also für mich war es recht wenig. Ja, ich glaube auch, am Ende haben sie eigentlich nichts zurückgekriegt, denn Brook Lopez werden sie im nächsten Jahr für viel Geld nicht nochmal unter Vertrag nehmen. Das haben sie jetzt nur gemacht, weil der Vertrag tatsächlich nur ein Jahr lang geht. Ja, und die D'Angelo Russell, wie gesagt, also ich glaube, sie haben sich halt frühzeitig dafür entschieden, tatsächlich Lonzo Ball zu nehmen und ihm so ein bisschen die Schlüssel zum Team zu übergeben, und dann ist nicht viel Platz. Also vielleicht will man Ingram auf der 2 spielen lassen, dann hat man mit Ball und mit Ingram dann eigentlich schon seinen Backcourt Set, und die D'Angelo Russell, die als Second Pick dann von der Bank kommen zu lassen, da hat man eigentlich schon Jordan Clarkson. Insofern kann ich verstehen, dass sie ihn abgeben, kann aber auch dich verstehen, dass du sagst, hey, eigentlich hätte da noch irgendwie sowas wie ein Pick oder so bei rumkommen müssen, aber Brooklyn hat nun mal nichts, was sie sonst in die Waagschale werfen können, außer einen auslaufenden Vertrag. Also ich glaube, beide Seiten können damit sehr gut leben, glaube aber auch, dass am Ende der Trade besser, vor allem in der Kurzfristigkeit, für Brooklyn ist, weil so einfach, wer hätte von einem Jahr gedacht, als sie da wirklich vor dem Nichts standen, dass sie quasi den Second-Round-Pick von vor 2 Jahren unter Vertrag nehmen können für relativ wenig Gegenleistung. Ja, es gab tatsächlich ja noch einen First-Rounder obendrauf, den man benutzt hat. Das war der Original-Boston-Pick. Dieses Jahr hat ja Boston mit Brooklyn geswappt. Und da hat man dann eben noch ein Talent bekommen können, beziehungsweise sogar derer zwei, weil man den Pick nochmal verschifft hat nach Utah. Man kennt das ja aus den unterschiedlichen oder dem alljährigen Draft-Trauma, sage ich mal, dass dann noch alle möglichen Draft-Trades eben vonstatten gehen. Das bleibt aber natürlich abzuwarten. Für mich ist es auch immer so, okay, entweder man hat einen Spieler, der schon etwas ist und darauf aufbauen kann, oder man holt halt einfach ein Talent, was eigentlich nur auf dem Papier ein möglicher Spieler ist. Weil bis man dann eben gesehen hat, was er wirklich auf dem Court machen kann in der NBA über Jahre hinweg, dauert es doch was. Und wir kennen ja genug Stories, auch sogar von Lottery-Picks, die letztlich nichts werden und an unterschiedlichen externen oder eigenen Faktoren dann eben scheitern. Mhm. Also das bleibt abzuwarten. Ja, das stimmt. Also ich glaube, für Brooklyn ist es tatsächlich so, D'Angelo Russell kostet jetzt aktuell noch kein Geld. Er ist noch in seinem Rookie-Vertrag. Insofern absolut low risk, oder? Also man kann dann in 2 Jahren überlegen oder in anderthalb, ob man ihn extendet oder nicht, ob man ihm einen größeren Vertrag gibt. Das kann man sich jetzt ganz in Ruhe angucken. Bis dahin hat man dann auch wieder eigene Draft-Picks. Also für Brooklyn hätte es eigentlich nicht besser laufen können. Also ich gucke gerade noch nebenher so ein Draft-Recap. Wir haben das ja ab und zu mal als Disclaimer vorweg gesagt, dass wir jetzt nicht irgendwie die Draft-Geeks sind. Natürlich fuchsen wir uns da ein bisschen rein, auch einfach, weil es ein bisschen Spaß macht, zu gucken ins Kristallglas, wer vielleicht da in 4, 5, 6 Jahren dann eben großer NBA-Star wird und wer nicht. Josh Hart, letztlich der Spieler, den sie mit dem Nets-Pick dann über die Jazz bekommen hat, als 30. Pick in der ersten Runde, soll wohl ein sehr, sehr guter Shooter sein auf der 2. Also man hat dann sozusagen sich noch jemand geholt, der dann eben auf den kleinen Positionen dann ein bisschen für Shooting sorgt. Aber wie gesagt, das muss man abwarten. Und gerade so die Picks 15 bis 60 ist im Prinzip sowieso alles mit 3 Sternchen zu versehen. Ja. Aber ich muss wirklich mal eine Lanze für das neue Front Office der Brooklyn Nets brechen. Also guck mal, vor 2 Jahren, vor 2 Jahren stand das Team wirklich vor dem Nichts. So die ganzen alternden Stars abgegeben. Man wusste, die beiden Picks, wenn man jetzt richtig schlecht ist, die gehen nach Boston. Und jetzt steht man da irgendwie kurz vor dem Sommer 2017, hat 2-mal in der ersten Runde gedraftet und noch D'Angelo Russell obendrauf bekommen. Also da hat das Front Office mit den Leuten zum Beispiel von San Antonio, die da kamen, echt gute Arbeit geleistet, finde ich. Ja, das stimmt. Ich glaube, man muss wirklich da, das ist so ein klassisches Beispiel der Sunk Costs, dass man eben nicht den Dingen hinterher trauert, die eben schon passiert sind, sondern man den Blick nach vorne richtet und das Beste aus seiner Position macht. Und das haben sie jetzt in den letzten Jahren durchaus gemacht. Man muss gucken, wie die späten First-Rounder, die man dann ja noch akquiriert hat, man denke eben an Young, der nach Indiana gegangen ist und andere, inwieweit man das eben jetzt quantifizieren kann, was daraus wird. Dennoch, man versucht, das meiste aus der Situation zu machen. Man hat einen talentfreien Kader und kann trotzdem nicht denken, wenn man den Pick nicht bekommt. Insofern schwierige Situation, aber ein bisschen mehr Perspektive und Hoffnung als vorher. Ja, lass uns über den zweiten Trade reden. Wir haben ihn schon mal vor einem, ich würde mal sagen, Dreivierteljahr vielleicht oder so, auf die Klippe gesetzt. Dreimaliger Defensive Player of the Year, jetzt verschifft worden zu den Charlotte Hornets. Dwight Howard. Ja, ist tatsächlich eher mittlerweile, und das ist ja auch schon bezeichnend, eine Anekdote im NBA-Zirkus. Ich glaube, da wurde nicht wirklich viel drüber geredet, außer dass es auch total kurios war, dass er eben vorher so eine kleine Q&A-Session, glaube ich, gemacht hat oder aus Spaß getweetet hat, ja, hey, was geht ab, so wofür, zu wem könnte ich getradet werden? Und ein paar Stunden später wurde dann halt offiziell der Tweet losgeschickt, ja, die Atlanta Hawks sent Dwight Howard to Charlotte. Und das war natürlich dann, sag ich mal, der Internet-Win des Tages zumindest. Ja. Es ist aber natürlich schon bezeichnend, dass eigentlich Dwight Howard jetzt nur noch als Cap-Leiche sozusagen gesehen wird, auch wenn es sogar, glaube ich, nur ein 2-Jahres-Kontrakt ist, wenn ich mich nicht irre. Ja, genau. Also es ist auslaufend. Er hat jetzt irgendwie 23 Millionen bekommen für das Jahr, für das Homecoming-Jahr und kriegt jetzt die ähnliche Summe nochmal im nächsten Jahr. Witzigerweise, Atlanta kriegt aber auch einen ähnlich schlechten Kontrakt zurück. Miles Plumlee wurde ja noch verlängert von Milwaukee tatsächlich. Was war das? Irgendwie 4 Jahre 40 Millionen oder irgendwie sowas und hat fast gar keine Spielzeit gesehen. Also das wird abzuwarten sein, inwieweit der überhaupt ein veritabler NBA-Spieler ist. War aber tatsächlich echt einfach, man wollte den Lockerroom Cancer Dwight Howard loswerden, so schien mir. Das glaube ich auch. Ich bin auch total gespannt auf den Sommer jetzt in Atlanta, weil die letzten 24 Monate das Team hat sich eigentlich komplett umgekrempelt. Also angefangen damit, dass Al Horford nach Boston gegangen ist, dann jetzt hat Paul Millsap gesagt, gut, das steht noch aus, aber nicht vielleicht wieder resigned, aber ich glaube, die Zeichen stehen da eher auf Abflug, dass Paul Millsap eben seine Player Option gezogen hat. Dann hat man letztes Jahr schon, ist man Jeff Teague losgeworden und jetzt auch noch Dwight Howard. Das heißt, man hat das Heft jetzt völlig Dennis Schröder im Grunde in die Hand gegeben. Und da bin ich mal wirklich gespannt, was sie jetzt aus ihren paar jüngeren Spielern, die sie da akquiriert haben, und Dennis Schröder machen, denn das sieht dann doch so aus, als könnte man sich auch vorstellen, eine richtige Rabensaison irgendwie aufs Parkett zu legen, damit man im nächsten Jahr hochdraftet. Sorry übrigens, hat noch 2 Jahre Kontrakt, waren 3 Jahre 70 Millionen Vertrag, den er da unterschrieben hatte. Das macht das Ganze wieder nochmal ein bisschen anders. Das heißt für mich, dass die Hornets auf jeden Fall doch denken, dass es ein vernünftiges Asset sein könnte, sportlich auch und nicht nur eben, was so die Cap-Akrobatik betrifft. Hat er zu Beginn der Saison auch gezeigt, dass er durchaus defensiv noch präsent sein kann, sicherlich nicht unbedingt ein 35-Minuten-Spieler. Ich glaube, das ist halt auch einfach ein Move gewesen von Charlotte. Man war mehr oder minder capped out, hat Nick Batum sehr viel Geld bezahlt im letzten Jahr, man wird Kemba Walker bezahlen müssen bald. dass man eben schaut, okay, wen können wir uns da jetzt noch an Land holen. Der Vertrag wird natürlich noch schwerer zu verscherbeln sein, wenn jetzt tatsächlich Dwight Howard die Tendenz bestätigt, wie er es in den Playoff gezeigt hat, dass sein sportlicher Wert dann sehr rapide abnimmt. Das wird also eher ein bisschen Gamble sein. Ich kann es dennoch nachvollziehen, weil man auf dem Free-Agency-Markt nicht wirklich aktiv werden konnte. Und Tyler Zeller, muss ich ganz ehrlich sein, bin ich jetzt nicht der größte Fan für auf der 5, weil er kein Rim-Protector ist und eben auch kein Shooter. Ich glaube, das ist so dieser klassische Tweener, in Anführungsstrichen, den man jetzt nicht unbedingt haben kann. Du kannst nicht groß scoren oder play als Playmaker agieren, kannst kein Rim-Protector sein und hast nicht die Size, sowie auch keinen Drei-Punkte-Wurf. Das gibt ehrlich gesagt nicht wirklich viele Spieler, die noch viel Spielzeit sehen mit so einem Resümee. Ja, also ich glaube ja auch, wenn Dwight Howard fit bleibt, er hat ja diese ganz schlimme Rückenverletzung, die ihn da auch ein Jahr lang mindestens echt gehandicapt hat, aber wenn er halt diese Ego-Nummer ablegt und tatsächlich denkt, er hätte irgendwie Post-Moves und könnte viele Touches in der Offense bekommen, sondern wenn er sagt, hey, eigentlich, ich mache jetzt das, was ich kann oder das, was ich noch kann, und das ist Rim-Protection, was Shot-Blocking angeht, gehört er, glaube ich, immer noch auf seiner Position zum oberen Drittel in der Liga. Rebounding und mit seinem Kleiderschrankkörper irgendwie Picks setzen für jetzt den neuen Shooter, den sie gedraftet haben, für Batum, für Kemba Walker, dann kann das schon funktionieren. Aber viel hängt für mich wirklich davon ab, ob er sich jetzt in Anführungsstrichen mit seiner Rolle zufrieden gibt oder ob er wirklich sagt, so, ja, ich sehe das überhaupt gar nicht ein, dass ich hier irgendwie nur die viertmeisten Touches kriege, so wie es ja in Houston, in LA oder dann auch zeitweise bei den Atlanta Hawks gewesen ist. Also wenn er wirklich nur reboundet, Shotblocking, ab und zu mal zum Korb rollen, Alley-oop und sonst Picks setzen, dann ist er, glaube ich, auch, dann ist das auch absolut vertretbar, so wie du sagst. Ja, umso witziger ist übrigens dann aber auch noch als kleine Anekdote, dass eben Bellinelli abgegeben worden ist nach der ersten und einzigen Saison bei den Hornets, für den man übrigens auch einen First-Rounder abgegeben hat. Das war ja der einzige Win für im Prinzip das Front Office der Sacramento Kings in den letzten 382 Jahren, dass man da tatsächlich einen First-Rounder für bekommen hat. Da hat man sich wahrscheinlich noch die Augen gerieben, 3 Tage lang. Also das war im Prinzip Aas für Aas. Vom Regen in die Traufe. Ja, das stimmt. Wir haben natürlich noch den Über-Blockbuster-Trade in petto, aber ich würde sagen, den machen wir gleich, sondern wir gucken uns, der hat ja viel mit Draft-Positionen zu tun, die nicht unter den ersten 5 sind, sondern dann lass uns doch vielleicht auf die ersten 5 aus dem Draft erstmal gucken und dann picken wir uns unter anderem diesen Trade und noch 1-2 andere Kandidaten raus, oder? Ja, auf jeden Fall. Hört sich gut an. Sonst fangen wir doch mal direkt mit Markel Fultz an. Ich glaube, über Fultz haben wir schon ganz gut gesprochen, nachdem wir eben über den Pick-Swap gequatscht haben, wie er wohl passen wird und wie sein Profil eben passt. Für mich war es eher so eine witzige Anekdote, die während des ganzen Draft-Zirkus dann eben passiert ist. Ich weiß nicht, ob ich dir das tatsächlich geschickt habe oder nur irgendwie einem anderen Buddy, aber du wirst es wahrscheinlich mitbekommen haben. Es gab so einen kleinen Instagram-Fauxpas. Ja, das habe ich gesehen. Das hast du doch getweetet. Sehr, sehr freundlich sagen möchte. Man könnte es sonst auch PR-Supergau nennen. Ja. Fakt ist, die Jungs stehen sich dann alle schön vor so eine Wand mit Tissot, eine schöne Schweizer Uhr, und dann kriegen sie halt, also um jetzt mal ein bisschen hinter die Kulissen zu bekommen, die Macht des Social Media ist natürlich groß und die Jungs kriegen dann schöne Uhr geschenkt irgendwie und dann kriegen sie aber irgendwie ein PR-Set mit, wo sie dann eben irgendwie auf ihrer Website was posten und eben vor allem auf ihren Social Media Kanälen, und dann kriegen sie meist halt ein Social Media Template. Das wird dann meist irgendwie dem Agenten gegeben und der sagt, ja, hör mal, hier hast du jetzt das Template, und dann sieh mal zu, dass der Lonzo das dann irgendwie über seinen Instagram-Account posten lässt und uns schön taggt. Ja. Dafür kriegen sie dann eine Uhr oder vielleicht ein bisschen Geld. Und das Template hat doch alles super geklappt, nur dass das Template ohne irgendwie bearbeitet zu werden gepostet worden ist. Und demnach stand da natürlich, I'm happy to go to, Klammer auf, Team, Klammer auf. City. Klammer zu. Und werde irgendwie versuchen, bei Klammer auf Team, Klammer zu Team irgendwie weiterzuspielen oder der, weil es war absolut verrückt. Also sowas habe ich auch selten erlebt. Ich kann dir das mal genau vorlesen. Du hast das nämlich retweetet. Da steht bei Markel Fultz tatsächlich bei seinem Post, genau nämlich vor dieser Werbewand, excited to head to, Klammer City, and join the, Klammer Team Name. At Tissot US is helping me get started with my, in Klammern, team name watch. Hashtag this is my time. Katastrophe, Oi. Die haben einfach copy-paste dieses vorgeschriebene Template übernommen und vergessen, Philadelphia oder die 76ers da reinzusetzen. Ey, also den, wie gut wäre es, wenn er Boston geschrieben hätte auch noch. Ey, also den PR-Typen. Und jetzt guck bitte mal auf die Arme oder auf die Hände. Und sag, was falsch ist. Ja, er hat zwei Uhren an. Er trägt zwei Uhren. Er hat seine eigene Uhr angelassen und die vom Sponsor auch noch aufgezogen. Der, also schlimmer kann es nicht laufen. Mann. Der trägt eine Rolex. Das heißt, der ist auch noch mit einem Competitor auf dem PR-Foto drauf. Es hätte alles nicht schlimmer laufen können. Und da ist natürlich, die Social-Media-Welt hat sich natürlich gefreut. Bla bla bla, ha ha ha, ich sehe hier nur lachende, weinende Smileys und so weiter und so fort. Also ich hoffe, er hat es nicht selber gemacht und wenn es sein PR-Berater war, dann sollte der sich doch bitte einen neuen Job suchen. Denn schlimmer kann man eigentlich marketingseitig eine NBA-Karriere nicht starten. Mein lieber Mann. Ja, auf jeden Fall, die 76ers sind davon überzeugt, dass sie mit Markel Fultz ihren Point Guard der Zukunft gedraftet haben. Ben Simmons lässt ja immer noch auf sich warten. Der hat das letzte Jahr nicht gespielt, wie ihr wisst, aufgrund seiner Verletzung. Und Joel Embiid, muss man mal abwarten, wie viele Spiele er überhaupt macht. Aber auf dem Papier zumindest haben sie zweimal die 1 und einmal die 3 in den letzten Jahren gedraftet und rechtfertigen jetzt den Prozess, auf den die Fans so lange warten. Ich freue mich drauf. Ich glaube, wenn die Jungs alle fit bleiben, dann wird das zumindest ein sehr interessantes Team und ein Team, was viel Spaß macht. Aber die sind natürlich alle blutjung. Die haben noch nicht viel Erfahrung. Da muss man jetzt erstmal abwarten. Also von irgendwie schon den Big Three zu reden, ist vielleicht ein bisschen früh, aber sieht auf jeden Fall besser aus als noch vor einigen Monaten. Die sollen erstmal 100 Spiele gemeinsam, alle drei zusammen irgendwie spielen. Genau. Dann können wir sagen, hey, das ist ja schon ein Improvement zu den letzten 8 Jahren. Ja, was man immer gerne macht im Draft, ist natürlich die Rookies mit gestandenen NBA-Veteranen vergleichen. Bei Markel Fultz habe ich zum Beispiel gehört, aufgrund seines Scorings haben ihn viele mit Tracy McGrady verglichen. Hinkt natürlich so ein bisschen, weil er jetzt auf der 1 spielt, aber trotzdem scheint er wohl einer der explosivsten Guards zu sein, zu einem anderen, den ihr gedraftet habt. Mit ihr meine ich dein Team, die Dallas Mavericks, da kommen wir sicher auch nochmal zu. Aber Philly wollte auf jeden Fall jemanden, der nicht so der klassische, ja, sag ich mal, Floor General ist, sondern tatsächlich auch jemand, der den Ball selber in die Reuse schmeißen kann. Und das haben sie, glaube ich, da hätten sie, glaube ich, keinen besseren jetzt erstmal ziehen können. Jalen Rose war übrigens auf jeden Fall besoffen. Werde ich Geld drauf, was der an Player Comparisons rausgehauen hat. Ich habe mich weggeschrien, Mann. Also manche Sachen lagen natürlich irgendwie total nahe, dass man dann irgendwie den Finn, wie heißt er, Makan, warte. Verglichen hat mit Channing Frye oder so, aber er hat dann irgendwie Lonzo Ball mit Ricky Rubio verglichen. Ich meine, es hat so gehinkt die ganze Zeit. Ich dachte echt nur, was für ein Segment. Und da muss ich auch sagen, vielleicht kann ich das jetzt nochmal kurz ein bisschen off-topic sagen. Vielleicht gucken einige von euch auch den NFL-Draft. Das ist natürlich ein bisschen anders, wenn man 7 Runden hat und wesentlich mehr Spieler sowie Spielpositionen. Das ist natürlich noch ein bisschen diverser. Aber Fakt ist, dass es einfach von dem Ablauf mehr Platz gibt, ein bisschen die Stärken und Schwächen zu analysieren in Realtime. Und das finde ich beim NFL-Draft super. Es gibt 10 Minuten auf der Uhr meist. Und dann kann man eben noch darüber sprechen, okay, was muss dieses Team jetzt adressieren? Welche Optionen gibt es? Dann spielt man schon irgendwie ein paar Videos ein oder so. Dann sagen die Leute ja, okay, welcher Pick wird das jetzt sein? Und bei dem NBA-Draft ist es wirklich so, okay, Silver nennt den Pick, 30 Sekunden irgendwie Feedback, dann gibt's Fotos, dann gibt's ein Interview, was absolut die Sendezeit nicht wert ist. Das ist absolut lächerlich, alles immer. Und dann ist der nächste Pick schon dran. Und ich denke mir so, ja, toll. Dann kann ich auch nachher einfach gucken, mir das in 5 Sekunden durchlesen, dann brauche ich auch den Draft nicht schauen. Naja, ja, das stimmt schon. Also noch eine Sache dazu. Der Typ heißt übrigens Lauri Markkanen, kommt aus Finnland Und Alter, wenn du Seventh Pick bist und dein Ceiling ist Channing Frye, dann hat das Team definitiv was falsch gemacht, Mann. erinnert euch an Channing Frye, das ist der Typ, der in Cleveland keine Sekunde in den entscheidenden Spielen der Finals gemacht hat. Gut, dann kommen wir zum zweiten Pick. Der war ja so ein bisschen mehr Gala, bunte People Magazine als sportlich vertreten in der Presse, glaube ich, in den letzten Monaten durch seinen Vater, LaVar Ball. Wir reden also von Lonzo Ball, der zu den Los Angeles Lakers gegangen ist, haben wir gerade schon erwähnt, durch den Trade von D'Angelo Russell. Ganz witzig finde ich trotzdem an diesem übergeschnappten Vater, den er hat, dass der schon seit 2 Jahren irgendwie davon redet, hey, der geht auf jeden Fall zu den Lakers und bla. Und dann hatte er beim Draft diese Lakers-Mütze auf, also diese Big Baller-Brand, diese Marke, die sie da jetzt aus dem Boden gestampft haben, in den Lakers-Farben. Und dann hat ein Reporter ihn gefragt, wann hast du die denn anfertigen lassen? Also das steht ja jetzt noch nicht so lange fest irgendwie, dass die Lakers den zweiten Pick kriegen und vor allem, dass dein Junge da hingeht. Und seine Antwort war, bei seiner Geburt. Fand ich ganz geil eigentlich. Ah, ja, ja. Aber ich muss ehrlich sagen, ist echt der Spieler, den ich so ein bisschen am wenigsten gönne. Muss ich auch ehrlich sagen. Da bin ich natürlich jetzt sehr sehr emotional sozusagen, dass ich darauf reagiere. Ich werde mich darauf freuen und so boah, ein bisschen im NBA-Kontext zu sehen, weil er natürlich durchaus ein sehr talentierter Spieler ist und auch als Spielertyp sehr ein individuelles Game hat, sage ich jetzt mal. Dennoch ist mir die Franchise der Lakers um Längen wieder mal sehr unsympathischer geworden bislang. Insofern werde ich sicherlich kein Fan werden. Ja, also natürlich war das alles ein bisschen drüber. Ich muss aber sagen, erinner dich mal zurück, über welchen Draftpick wurde denn öffentlich so viel gesprochen wie Lonzo Ball in jüngster Vergangenheit? Ich glaube fast über keinen. Also so ganz unclever hat das der Vater nicht gemacht. Ich gebe dir aber recht, PR und Publicity ist natürlich nicht alles. Also die Sympathiewerte dürften echt in den Keller gegangen sein. Zumal, was ich glaube, und das haben ja einige der Point Guards in der NBA schon so ein bisschen verlauten lassen. Er hat ja zum Beispiel gesagt, mein Junge ist jetzt schon besser als Steph Curry. Warte mal ab, bis die Lakers gegen die Warriors spielen. Steph Curry wird sagen, ja, hey Clay. Nein, aber da freue ich mich drauf. Da freue ich mich aufzählen, drauf. Was er gesagt hat, was Schwachsinn ist, dann müssen wir den Podcast dann direkt beenden anschließend. Insofern. Nein, ich will das auch gar nicht alles wiederholen. Ich will das gar nicht alles wiederholen. Ich will nur sagen, wenn die Lakers gegen die Warriors spielen, sei dir sicher, der Typ wird von Clay verteidigt, so dass der wahrscheinlich bei 2 von 11 landen wird und Curry wird dem 50 ins Gesicht hauen. Und dann hat gestern mein Bruder gesagt, siehst du überall den Vater von Lonzo Ball mit dem Crying Jordan Meme. Ja. Nein, ich meine, es wird sehr interessant. Ich glaube, sportlich macht das durchaus Sinn. Und ein Punkt, und das werde ich übrigens nachher nochmal oder in dieselbe Nische dann sozusagen oder Ecke gehen, wenn wir über den Pick der Dallas Mavericks sprechen und mit absprechen dann eben auch über euren Pick. Ich finde, wenn du hoch Point Guards draftet, müssen die ein enorm hohes Ceiling haben. Sonst macht es im Prinzip fast gar keinen Sinn, sie zu draften. Das war ein sehr interessantes Nugget, was ich irgendwo gelesen habe, dass wirklich dann vor allem diese Negativbeispiele, Alfred Payton, Emmanuel Mudiay, ganz kurz, genannt worden sind. Ich kann dir die ganze Liste geben. Ganz witzig nämlich, Kumpel von mir, der Stefan, hat mir das nämlich auch geschickt. Sorry, wenn ich dich da unterbreche, aber die ganze Liste hier. Er hat geschrieben, hier, wie man neulich zwischen uns besprochen, alle Point Guards der letzten Jahre, die als NBA-Starter oder kommende Stars gehandelt wurden. Chris Dunn, D'Angelo Russell, Emmanuel Mudiay, Dante Exum, Marcus Smart, Michael Carter Williams, Alfred Payton. Aus denen ist bislang nichts geworden. Ja, und du musst halt wirklich, wenn du sie so hoch draftest, das kommt natürlich auf das Draftjahr an, musst du ihnen im Prinzip recht schnell die Zügel in die Hand geben, weil als Point Guard musst du lernen und Fehler machen dürfen. Mhm. Ohne diese Erfahrung hast du keine Spielentwicklung oder keine Entwicklung der Spielanlage. Und wenn sie dann aber nach 2 Jahren immer noch diese Fehler machen oder nicht den nächsten Schritt gemacht haben, das hat man übrigens ganz interessant bei Dennis Schröder gesehen, wo das meiner Ansicht nach ganz gut funktionierte. Dennoch ist er was momentan der 20 beste Point Guard in der NBA, vielleicht so der 15., 18., sowas, 12. Ja. Bestenfalls. Und das ist natürlich vielleicht nicht unbedingt genug. Bei Dennis Schröder ist es okay, weil er eben an 17 gedraftet worden ist, aber ersten 10 Cut draftest, dann musst du eigentlich schon sagen, okay, wir sind... Phil, jetzt brichst du gerade ab. Ich cutte das dann zusammen. Ja. Ja. Lass mal gar nicht mehr aufnehmen. Ja. So, Sorry, Leute. Ja. Podcast beendet. Ja, schönen Gruß an die Kacknasen von O2, Mann. Das ist schon das zweite Mal diese Woche, dass mir das Internet flöten gegangen ist. Das wollte ich nun mal loswerden. So, wir machen weiter. Wir wurden unterbrochen. Phil, du warst gerade dabei, über die letzten gedrafteten Point Guards zu reden. Jo, tatsächlich, wenn sowas hier in China passieren würde, hätte die KP absolut Schwierigkeiten. Die Leute würden auf die Straßen gehen und sofort würde ein großer Riot beginnen. Also Internet ist hier recht Nummer eins sozusagen. Insofern, das nur ein kurzer Ausflug. Ich habe tatsächlich über Point Guards geredet und dass man da, glaube ich, schon auch sehr viel nach Upside gehen muss. Denn wenn du einen Point Guard nimmst, dessen Ceiling nicht so hoch ist oder der sich dann auch nicht dementsprechend entwickeln kann in den ersten beiden Jahren, dann ist man ziemlich gekniffen, weil dann musst du wirklich entweder 20 Millionen zahlen oder nochmal 2 Jahre einem jungen Point Guard, der grün hinter den Ohren ist, die Zügel in die Hand geben. Und das können eben nur Teams, die dann auch die Zeit dafür haben. Insofern, wir werden, glaube ich, gleich über euren Pick von dem Knicks und natürlich auch von dem Mavs sprechen. Und ich finde, das sind beides Picks gewesen, die in die Richtung gehen. Dass man eben sagt, ja, hey, wir nehmen jetzt nicht einen Spieler, der irgendwie häufig gut und manchmal outstanding ist, sondern wir müssen einen Spieler nehmen, der die Möglichkeit hat, permanent großartig zu sein. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kannst du dir den Pick auch im Prinzip schenken und dir irgendwie in Free Agency den 20 besten Point Guard oder 25 besten Point Guard der Liga holen. Ja, total. Aber man sagte ja sowieso von dem Draft, dass halt viele junge Point Guards dabei sind, die das Potenzial haben, irgendwie auch above average und nicht nur ein solider Starter, sondern echt in Richtung All-Star zu gehen. 2 haben wir jetzt genannt, mit Markelle Fultz und mit Lonzo Ball. Jetzt kommen wir bei Pick 3 und Pick 4 erstmal zu 2 Small Forwards, die gedraftet worden sind. Nämlich an 3 Jason Tatum von den Boston Celtics. Ja, das war dann mehr oder minder auch der logische Move. Insofern konnte man das auch nachvollziehen, dass man dann eben den Pick-Swap macht, weil Jason Tatum nicht genommen werden würde von den anderen beiden oder von wäre ein bisschen Overdraft gewesen, wenn man ihn an 1 genommen hätte. Insofern hat man sich für den Secondary Scorer eben entschieden und vor allem den Secondary Playmaker neben Isaiah Thomas. Macht durchaus Sinn auf den ersten Blick. Ich habe mir mal bei Draft Express ein bisschen die Strengths and Weaknesses angeschaut. Es ist im Prinzip nur eine Frage zwischen ihm und dem darauf folgenden Pick Josh Jackson gewesen. Mhm. Und die Spieler sind doch ein bisschen unterschiedlich, gerade was so die Spielanlage betrifft. Jason Tatum hat tatsächlich 25% seiner Possessions benutzt in ISO. Mhm. Scoret er auch sehr gut, aber das deutet so ein bisschen darauf hin, dass man weniger Systembasketball spielen wird, sondern eher diesen One-Two-Punch mit Isaiah Thomas spielen wird. Und das kann man ihnen, glaube ich, auch nicht verübeln, wenn man sich jetzt die Playoffs ansieht. Inwieweit das jetzt schon in Stunde 1 in der NBA möglich ist, für ihn dann so effizient zu scoren, wo doch die Physis ganz anders ist und eben auch die defensive Intensität, zum Teil zumindest, das bleibt abzuwarten. Für mich mittel- oder kurzfristig durchaus der sinnvollere Pick. Langfristig, klar, Josh Jackson ist so ein bisschen der Liebling des Drafts gewesen, aber langfristig vielleicht eher der sicherere Pick sozusagen. Ich finde es ganz interessant dennoch, dass die Boston Celtics das jetzt gemacht haben, weil sie ja auf der Position 2 und 3 schon mit Jaylen Brown einen sehr hohen Draft-Pick haben, von dem auch Brad Stevens total begeistert ist, und weil sie ja mit Jay Crowder auch jemanden auf der 3 haben, der auch 3 oder 4 spielen kann, der jetzt auch noch nicht so alt ist und eigentlich einen super, super guten Vertrag hat, ähnlich fast wie einem Rookie-Vertrag. Ich glaube, er verdient irgendwie 8 Millionen im Jahr oder so. Das lässt für mich ein bisschen darauf schließen, dass zumindest Jay Crowder nicht unbedingt untouchable ist, sondern das erste Asset wäre, was bei einem potenziellen großen Trade über die Bühne gehen könnte, dass man sich dann eher auf die beiden Jüngeren mit Jaylen Brown und Jason Tatum verlässt, die man jetzt gedraftet hat. Aber das muss man mal absehen. bei George Jackson war es so, dass er bei mir so richtig auf die Agenda gekommen ist, als ich über diese Gerüchte von Kristaps Porzingis gehört habe, die Phil Jackson da reingeworfen hat, dass Porzingis vielleicht getradet wird, weil Phil Jackson unbedingt George Jackson haben möchte. Dann habe ich mir ein bisschen was zu ihm durchgelesen und ja, ich glaube auch, so kurzfristig war er der Liebling im Draft und man schreibt ihm auch so ein bisschen mehr diese NBA-Readiness, fertiger NBA-Spieler zu, als man das vielleicht schon anderen zuschreibt, aber ein ganz wichtiger, ganz witziger vielmehr, anstatt wichtig oder vielleicht auch wichtig, witziger Fakt, den ich gelesen habe. Ein paar Leute haben ihn so als Two-Way-Player mit Kawhi Leonard verglichen. Dann hat, ich weiß gar nicht mehr wer, irgendjemand geschrieben, ey, der hat halb so große, der hat wirklich für seine Position und für seine Größe richtig, richtig kleine Hände. Und dass das mit seiner Wingspan echt ein riesen Nachteil ist, wenn man jetzt mal so jemanden wie Kawhi Leonard dann ranzieht, der halt wahnsinnig lange Arme hat und riesengroße Hände, dass das bei Josh Jackson irgendwie bei den Medicals und so tatsächlich nicht so ganz gut rübergekommen ist. Anderer Fakt noch, er wollte nicht für die Boston Celtics ein Workout machen und sich dem medizinischen Check unterziehen, was Danny Ainge, glaube ich, ein bisschen geärgert hat und vielleicht nicht der Hauptgrund, aber auch ein Grund war, warum man dann Jason Tatum genommen hat, der das nämlich bei den Boston Celtics gemacht hat. Dann hat man darüber spekuliert, warum machen das denn Spieler oder Agenten, warum lassen die ihre, oder warum würde man Josh Jackson als Agent nicht so gerne bei den Boston Celtics sehen? Ich glaube, das liegt auf der Hand, weil er einfach viel, viel mehr Spielzeit jetzt an der Seite von Devin Booker in bei Phoenix bekommen wird, als dass er das bei Boston bekommen wird. Insofern dann vielleicht auch schneller irgendwie zu einer festen NBA-Größe heranwachsen kann. Aber generell finde ich es schon ein ordentliches Statement und auch ein Stück weit arrogant, wenn man sagt, ich möchte bei einem der bestgeführten Franchises, die letztes Jahr den besten Rekord im Osten haben, da gehe ich nicht mal zum Workout hin. Das stimmt, absolut. Gleichzeitig muss man sich auch immer wieder vor Augen führen, dass die NBA da eine Sportliga ist, oder generell dieses Draft-System, das so restriktiv Arbeit anschaut, wie wahrscheinlich keine andere Branche in der gesamten Welt, überhaupt sowieso die Sportbranche nicht oder Profisport, dass also junge Menschen vertraglich gebunden werden, ohne ein Mitspracherecht dabei zu haben, wo, wann, oder in welchem Umfang, ist eigentlich schon ein ziemlich starkes Stück, was Arbeitsrecht betrifft. Insofern kann ich das irgendwo auch verstehen, dass die Jungs teilweise dann das den Draftspot dann versuchen ein bisschen zu beeinflussen oder zu bestimmen. Insofern ist das für mich jetzt ehrlich gesagt nicht das Ende aller Tage. Um die Picks zu vergleichen, Josh Jackson, oh nee, jetzt bist du wieder weg. Ich flippe aus, Mann. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, weiter. Immer weiter, Phil. Immer weiter. ich kann deinen Satz weiterführen, den du gerade angefangen hast. Um mal die Bigs zu vergleichen. Josh Jackson, die Bühne ist deine. Ich hab viel besser geredet noch. Ja, aber das kam nicht mehr an. Ja, sorry. Das war alles, was du gehört hast. Ja. Ich habe Synergy-Stats rausgehauen. Ich war witzig und charmant. Ja, das sowieso, das will ich ja gar nicht in Abrede stellen. Er weiß mir doch nochmal. Ja, er weiß mir doch nochmal die Ehre, nochmal weiterzumachen. Okay. Also. The stage is yours. Nein, ich habe gesagt, es macht natürlich auch ein bisschen mehr Sinn bei was hast du denn alles mitbekommen? Auch nichts, Analyse gar nichts. Über Arbeitsmarkt? Nein, gar nichts. Doch, Arbeitsmarkt habe ich mitbekommen, ja. Okay, na gut. Bleiben wir also beim Sportlichen. Ich habe gesagt, wenn man bei Synergy sich das anguckt, er arbeitet sehr viel mit Instinkten eben, sowohl defensiv als auch offensiv ist das ein sehr gutes Zeichen. 15% seiner Possessions sind vor oder nach Cuts oder nach Cuts, die er macht, also viel abseits des Balles, das ist eigentlich immer sehr gut. Ein bisschen Spielverständnis zu analysieren, scored 1,5 Punkte pro Possession in Korbnähe. Ist also ein absolut abartiger athletischer Freak. Und demnach macht es natürlich ein bisschen Sinn, auch wohin zu gehen, wo du Zeit hast, dich zu entwickeln. Ich fasse mich jetzt kurz. Ich habe gesagt, eine Altbierwette ist im Prinzip damit schon eingetütet. Denn ich sage, die Phoenix Suns werden dieses Jahr das Team sein mit den meisten Dunks. Geile Wette. Aber maßgeblich durch ihn, oder was? Maßgeblich durch McKees Chris, der letztes Jahr, glaube ich, irgendwie 100 ich Dunks hatte oder sowas. Quote mich nicht, es gibt ein Video bei Down to Buck, dem besten YouTube-Kanal aller Zeiten, der tatsächlich eine Dunkylation gemacht hat, nur mit Marquise Chris Dunks. Wenn man dann natürlich noch Tyson Chandler sich anschaut, Alex Len, Bledsoe, der auch noch hochgehen kann, und Konsorten, dann hast du schon ein ganz schönes Paket. Ordentlich. Vielleicht macht er aber einen Slam Dunk Contest mit. Warum nicht? Dann lass uns die Top 5 doch abschließen, nämlich mit De'Aaron Fox, den die Sacramento Kings sich geholt haben. Auch ein Point Guard, beziehungsweise was heißt auch, aber wie die ersten beiden auch, und eher so der explosive Kandidat, jedenfalls das, was man ihm zuschreibt. So richtig auf der amerikanischen Bühne im College bekannt geworden ist er im NCAA-Tournament, als er nämlich mit Lonzo Ball und seinen Jungs von UCLA ordentlich den Boden gewischt hat. Damals hat er ihm 38 Punkte eingeschenkt und sowohl von draußen, aber vor allem mit viel Zug zum Korb, gegen ihn gescored und ihn auch knallhart verteidigt. Insofern wurde da dann so ein bisschen das Gewinnergehen bei Lonzo Ball schon in Frage gestellt. Und der hat auf jeden Fall auch eine ganz gute Figur gemacht. Der war bei Jimmy Kimmel, war er, glaube ich, jetzt im Vorfeld des Drafts. Also auch viel PR-Marketing gemacht, war mal bei ESPN First Take, glaube ich, sogar. De'Aaron Fox, insofern so ein bisschen der Sympathieträger aus den ersten fünf, würde ich fast mal meinen. Und das ist ja neben sportlichem Talent mindestens genauso viel das, was die Sacramento Kings gut gebrauchen können. Ist tatsächlich absolut so. Man muss nur abwarten, inwieweit sich dieses Potenzial dann eben auch manifestiert in Spielerentwicklung. Da reden wir jetzt auch beim Next Pick drüber. Im Prinzip ist das ja bei allen Spielern so, die vor allem viel Athletik haben, aber noch nicht so viele Fundamentals, und da ein bisschen die Kaltschnäuzigkeit zu bekommen in den ersten zwei Jahren, nachdem man ja durchaus im Rookie-Jahr viele Fehler machen kann, das wird sich abzeichnen. Ich glaube schon, dass es ein wichtiger Pick ist für Sacramento, eben dann nicht jemand zu nehmen, der irgendwie als erfahrener Spieler gilt und als sure thing oder irgendwie sowas, sondern dass man vielleicht auch jemanden nimmt, der die entsprechende Upside hat. Dennoch so ein Pick, gerade outside der Top 3, 4, ein Point Guard, der sich viel entwickeln muss, ist immer risky und wird auch immer risky bleiben. Dennoch kann ich ihn aufgrund dessen, was ich eben jetzt gesagt habe, nicht kritisieren. Ja. Dann springen wir doch direkt mal zu dem Knicks-Pick. Wir haben ja gesagt, weil wir beide, ich New York, Phil Dallas-Fan ist, gucken wir uns die beiden nochmal genauso an. Vielleicht geht's ja dem einen oder anderen von euch auch noch so. Das Wichtigste, wir müssen Stark vorher noch machen, auf 7. Was müssen wir machen? Ach so. Auch wenn wir Jonathan Isaac auf 6 jetzt ein bisschen hinter uns lassen, müssen wir jetzt nicht dran oder drum rumkommen über Lauri Markkanen, weniger aber über ihn, sondern viel eher über Jimmy Butler zu reden, der eben geschippt worden ist, bevor wir dann zu Picks 8 und 9 kommen. Ich denke, das müssen wir schon machen, und das ist der Elefant, der im Raum steht. Das stimmt, dann lass uns das erstmal machen. Also, Lauri Markkanen, der Channing Frye des diesjährigen Drafts, wurde nach Chicago getradet. Eigentlich hätten die Minnesota Timberwolves an 7 gezogen, haben sie aber nicht gemacht, denn, und das müssen wir jetzt nochmal auseinanderfriemeln, nach Chicago gegangen sind Chris Dunn, Zach LaVine und eben dieser Pick. Phil, hörst du mich noch? Ich krieg gleich einen Herzinfarkt, Mann. Ich kriege offiziell gleich einen Herzinfarkt. Diese Hundescheiße hier mit dem... Oh, ey. Das... Ich kündige sofort gleich meinen Vertrag. Sofort. Ernsthaft? Sofort. Ich kriege einen Herzinfarkt, Phil. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Was ist denn da los? Ist dein Internet coming and going? Weiß ich nicht, Mann. Das geht hier immer wieder aus wegen diesen... Was machen wir? Dann hast du kein Wi-Fi für einen Moment. Ja, es fällt immer alles aus hier. Alles tot, nichts. Ich habe nichts. Ja, ich glaube, es zieht sonst halt zu viel Daten, ne? Sonst kannst du dir theoretisch einen Hotspot machen mit deinem Handy. Ja, aber dann ist mein Inklusivvolumen gefickt sofort. give me that hate. So eine Scheiße, Mann. Nochmal kurz. Ja, ist halt ein bisschen scheiße, wenn die Jungs halt das vom Hörkomm vorher für die, ne? Ja, Pech. Für mich ist auch scheiße gerade. Sitzen alle in einem Boot. Ich muss jetzt erstmal, dran? Ja, ich muss jetzt erstmal irgendwas kaputt machen. Ich rufe da jetzt an bei O2, diese Missgeburten. Nimm es bitte auf. Ich rufe Wie die jetzt kann an. es denn sein, dass Ja, das das kann so... doch wohl nicht wahr sein, Mann. Also, wie kann man denn, also, ich rufe da jetzt an. Mir reicht's jetzt. So, da sind wir wieder. Ich habe mich ein bisschen beruhigt. Mein Puls ist wieder so bei 170 statt bei 180 ungefähr. Wir versuchen es jetzt nochmal. Ich hoffe, es klappt jetzt, nachdem ich bei O2 einmal in der Warteschleife gelandet bin und da reingeschrien habe. Scheint es gewirkt zu haben, das Internet funktioniert jetzt gerade wieder. Wir waren stehen geblieben beim Jimmy Butler Trade. Den Ist wollten wir tatsächlich so, auseinandernehmen. übrigens, wir sind noch nicht auf Folge 100, das zählt noch als 99. Das kommt dann nächste Woche und wenn ihr jetzt schmunzelt und sagt, ha, da hatte ich ja gerne mal Mäuschen gespielt, das ist bestimmt amüsant, wenn der Marius so rumschreit, dann haben wir da was für euch, weil wir werden uns ein bisschen was überlegen. Vielleicht machen wir zum Ende dieser Folge einen kleinen Sneak Peek auf das, was euch nächste Woche erwartet, aber wir haben schon die Scheren offen liegen und werden, denke ich, das eine oder andere Schmankerl zusammenschneiden. Das denke ich auch. Ja, lass uns über den größten Trade der letzten Tage reden. Also, die Minnesota Timberwolves bekommen Jimmy Butler und den 16. Pick der Chicago Bulls. Und die Chicago Bulls bekommen ein Paket aus dem verletzten Zach LaVine, Chris Dunn, der Enttäuschung auf der 1 der letzten 2 Jahre bei den Minnesota Timberwolves und den gerade eben genannten Remix von Channing Frye in Lauri Markkanen. Ja, wie schnell kann es gehen? Ne? Leute haben vorher quasi Ricky Rubio woanders gesehen und zack, auf einmal ist Chris Dunn weg, der letztjährige First-Round-Pick und selbiges gilt im Prinzip auch für Zach LaVine. Alle absolut überrascht, dass er zu einem 20-Punkte-Scorer gereift ist. Dann reißt er sich das Kreuzband und jetzt spielt er für die Bulls. Und ist sicherlich da. Wir wollen jetzt Dwayne Wade mit seinen was 35 Jahren nicht zu nahe treten. Jedenfalls gefühlt 35 Jahren. Aber wahrscheinlich der talentierteste Spieler im Kader. Und das ist für mich ein Pick. Ich habe das auch erwähnt. Es passiert nicht häufig, dass Kevin Pelton bei seiner Instant Trade Analysis die Note F gibt. Und könnt euch schon vorstellen, welches Team da die Note F bekommen hat. Und das hat vielerlei Gründe. Fangen wir vielleicht mal bei dem offensichtlichsten an, dass da immerhin dann noch der 16. Pick reingesetzt worden ist, ist für mich absoluter Kokolores, weil andere Teams wesentlich weniger zahlen, einfach um hoch zu traden sozusagen. Und nichts anderes haben streng genommen ja die Bulls gemacht. Sie haben den 16. Pick abgegeben und haben den 7. bekommen. Nur, ja, was sie dafür eben dann abgegeben haben in Jimmy Butler, einem der hands down, weiß ich nicht was, drei, vier besten Two-Way-Player und insgesamt einer der besten 15 bis 20 Spieler der gesamten Liga, das ist absolut zu viel. Ich verstehe auch überhaupt nicht, warum Minnesota den Pick noch von Chicago gekriegt hat. Das macht für mich überhaupt gar keinen Sinn. Was ich mich auf der anderen Seite aber frage, wenn das Paket war, um Jimmy Butler zu bekommen, warum haben die Boston Celtics nichts gemacht? Zumal ja offensichtlich, oder nicht offensichtlich, sondern zumal offiziell kommuniziert worden ist aus dem Lager der Bulls, dass das die beste Option war, die offen lag. Ja. Und wenn dem so ist, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ja, dann war das da eben noch ein Jahr. Jimmy Butler ist, glaube ich, jetzt noch 2 Jahre unter Vertrag. Und das kann nicht das beste Offer sein. Jemand, der ein Project ist offensichtlich, der in einem schlechten Minnesota-Team nicht aufs Feld gekommen ist, sowie ein guten Spieler mit Potenzial, der aber gerade sich das Kreuzband explodiert hat. Das ist für mich nicht unbedingt das Beste. Auch Lauri Markkanen, du hast es erwähnt. Ich meine, Channing Frye als Ceiling ist ein bisschen hoch. Wie gesagt, ich glaube, Jalen Rose war da ein bisschen betrunken. Das ist schon einer der Prototyp-Spieler, die in der Liga gesucht werden. Ja. Aber das ist alles erstmal nur auf dem Papier. Das ist nicht tatsächlich so. Jimmy Butler ist mehr als eine Non-Commodity. Jimmy Butler ist einer der Top-Spieler in der gesamten Liga und hat Paul George den quasi 25 Millionen Dollar gekostet, indem er sich vor ihm noch auf das All-NBA-Team katapultiert hat. Und ich glaube, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, was da alles momentan im Raum ist, nur für quasi einen auslaufenden Vertrag von Paul George. Und wir reden hier über Jimmy Butler. Also, Ja. das ist schon ziemlich verrückt. Ja, finde ich auch. Und zumal, wir haben jetzt bei den ersten 5 Picks im Draft immer über Upside geredet und ne, dass du eigentlich den talentiertesten Spieler draftest, unabhängig von der Position. Wenn du einen 7. Pick jetzt hast, wie jetzt die Chicago Bulls, dann ist doch das Beste, was dir passieren könnte, da, wenn du wirklich so richtig ins Schwarze getroffen hast, dass dieser Spieler genauso ein spielerisches Level, wenn auch eine andere Position, erreicht wie Jimmy Butler. Das ist doch im Grunde, also mehr kannst du doch gar nicht von einem 7. Pick erwarten. Und Jimmy Butler ist auch noch keine 30 und wie du gesagt hast, der hat jetzt auch nicht den absoluten Max-Vertrag und er ist noch 2 Jahre im Kader. Warum denn jetzt und warum für dieses Paket? Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Ja, witziger, also es ist ein absoluter Turmoil. Dwayne Wade hat ja seine Option auch gezogen, was jetzt sehr kurios ist, weil er sich schwuppsdiwupps auf einmal im Rebuild wiederfindet. Ich glaube tatsächlich genauso wie Rajon Rondo. Ich weiß aber nicht, ich glaube, das war eine Teamoption. Das macht alles nicht ganz so viel Sinn. Eigentlich müsste man jetzt direkt die Buyout-Verhandlungen beginnen, ja, mit Dwayne Wade, um irgendwie ein bisschen Platz zu schaffen, weil du hast eben ja Denzel Valentine dann auch, dem man auch Spielzeit geben muss und den du dann unter der Bedingung dann eigentlich entwickelst. Nachdem man letztes Jahr schon Taj Gibson im Prinzip für nichts abgegeben hat und Doug McDermott ja im selben Paket, Katastrophe. Für Cameron Payne, ist es alles sehr, sehr sonderbar. Für mich wahrscheinlich auch der schlechteste Head Coach. Ich weiß, das spielt jetzt für den Trade oder im Pick nicht ganz so eine große Rolle, aber das Gesamtpaket und das Gesamtbild dieser Franchise ist freundlich gesagt sehr diffus momentan. Wirklich freundlich gesagt. Sollen wir kurz die andere Seite ein bisschen analysieren? Was gibt Minnesota ab? Was bekommen sie? Sie bekommen zudem erstmal oder foremost den Spieler, der am meisten in Grund und Boden gerannt worden ist von seinem ehemaligen und jetzt wieder neuen Hedgecoach, ja. Tom Thibodeau. Das ist sehr interessant, dass man dann doch jetzt irgendwie den alten Weggefährten wieder ins Boot holt. Fraglich jedoch auch da der Draft Grade, weil der Fit mit Wiggins nicht optimal ist. Nicht optimal, aber da würde ich trotzdem sagen, da finden sich Mittel und Wege. Also ich glaube, die beiden können easy zwischen der 2 und der 3 Dreierposition hin und her rotieren. Wenn Wiggins von Jimmy Butler tatsächlich noch ein paar Körner mitnehmen kann in der Verteidigung oder sich das im Training Camp jetzt ein bisschen von ihm abschaut, er hat ja das Potenzial und die Athletik, irgendwie ein ähnlicher Spieler zu werden, dann sind das zwei astreine Flügelverteidiger, die sie da jetzt haben. Unabhängig mal davon, dass sie aktuell jedenfalls noch in Ricky Rubio auch einen der besseren Verteidiger auf der Eins haben und mit Karl Anthony Towns potenziell einen Rim Protector für die nächsten Jahre. Also das ist doch eigentlich genau das, was Tom Thibodeau mag und wie irgendwie sein Spielstil ist, den Fokus erstmal auf die Defensive legen und trotzdem in Andrew Wiggins, in Karl Anthony Towns und Butler Leute haben, die alle jede Nacht über 20 Punkte scoren können. Zumal noch dazu kommt, dass halt, wie du gerade schon richtig gesagt hast, klar hat er ihn irgendwie in Grund und Boden gelaufen. Ich glaube, was die Minuten angeht, wird sich das für Jimmy Butler jetzt unter Thibodeau nicht ändern. Aber er kennt natürlich das Spielsystem total auswendig. Das heißt, es wird für Thibodeau nicht unbedingt schwierig sein, Butler jetzt in dieses Team zu integrieren. Ja, du sagst, wenn er irgendwie ein paar Körner mitnehmen kann von Butler defensiv, da würde ich sagen, da muss er ungefähr eine ganze Busladung Vollkornbrot irgendwie sich mitnehmen, weil was da in der Verteidigung abgefeuert worden ist, waren im Prinzip alles nur Hülsen. Muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich extrem schwer enttäuscht gewesen von nicht nur dem Kader, auch in gewisser Weise vom Coaching-Staff. Dass das ein Sam Mitchell nicht kann in der Vorsaison, ist für mich absolut klar. Dass das aber ein Defensivguru nicht mal annähernd schafft, dieses Team in Schlagdistanz zum 15. Platz in der Teamverteidigung, also auf Average zu bringen, ist für mich schon ein herber Rückschlag und eine herbe Enttäuschung. Da muss absolut mehr kommen und das war ja nicht umsonst einer unserer Off-Season-Narratives. Ja, da kann ich unsere letzte Folge ein bisschen pluggen, wo wir eben gesagt haben, ja, dies ist jetzt die Saison, wo endlich der Sprung kommt. Das ist eine Narrative, die sich im Prinzip seit 5 Jahren schon im Sommer jedes Mal wiederfindet und das wird auch dieses Jahr nicht anders sein. Ja, ich sehe das vielleicht ein bisschen optimistischer. Vielleicht fehlt auch nur jemand so wie Jimmy Butler, der jetzt die Arbeitsmoral in der Defense irgendwie mitbringt, dass er die noch sehr jungen Spieler in Wiggins und Karl Anthony Towns da ein bisschen hochziehen kann. Bin aber auch mal gespannt, obwohl du jetzt gerade gesagt hast, ja, ihren Prospect in Chris Dunn, der ja eigentlich auf der 1 spielen sollte, den haben sie jetzt abgegeben. Ich bin immer noch nicht so ganz davon überzeugt, dass Ricky Rubio in der nächsten Saison bei den Minnesota Timberwolves spielen wird, denn dafür haben sie ihn zu aggressiv bei der Trade Deadline und auch schon so in den 12 Monaten davor auf den Markt gebracht und irgendwie mit vielen Teams geredet. Ich glaube nicht, dass sich jetzt, auch wenn der GM natürlich jetzt erstmal gesagt hat, hey, er hat eine tolle zweite Hälfte in der Saison gespielt und er ist jetzt erstmal unser Point Guard und bla bla bla. Das kann er natürlich auch erstmal so machen, um den Trade Value halt hochzuhalten. Also ich bin noch nicht ganz davon überzeugt, dass Ricky Rubio wirklich der Point Guard der Wahl ist in den nächsten Monaten, aber nichtsdestotrotz, selbst wenn es Schwierigkeiten mit Wiggins geben sollte und sie im letzten Jahr nicht gut verteidigt haben, erstmal Jimmy Butler zu diesen beiden Top-Picks in Wiggins und Karl Anthony Towns zu bekommen, für Chris Dunn einen mittelmäßigen Pick und einen verletzten Zach LaVine ist schon aller Ehren wert, was das Front Office der Wolves da gemacht hat. Ja, oder was dann tatsächlich die Bulls da selber fabriziert haben, aber ich glaube, das ist so ein klassisches Steinschere-Papier. Ding. Ich habe ein kleines Free Agent Power Ranking gemacht unter der Woche aus Spaß an der Freude. Und da findet sich unter den besten 15 Free Agents unter den Small Forward auf Position 9 bei mir tatsächlich Shabazz Muhammad. Und ich glaube, dass das auch bedeutet, dass er den Verein wahrscheinlich dann verlassen wird, obwohl er Restricted Free Agency ist, wenn das Geld so hoch wird, allein wegen Cap-Situation und Verlängerung von langfristig Wiggins und Towns natürlich. Und zum anderen dann, dass man auf anderen Positionen ein bisschen mehr Tiefe braucht. Gerade alles, was im Prinzip hinter Giorgio Jang und Karl Anthony Towns kommt, ist im Prinzip nicht vorhanden. Cole Aldridge nach wie vor nicht mein Lieblingsspieler. Perkovic wurde der Vertrag ausgehandelt und das war wohl dann auch das letzte Mal, dass man seinen Namen auf einer Kaderliste sieht in der NBA aus Verletzungsgründen. Insofern passiert da sicherlich noch ein bisschen was im Sommer. Ja, und einen Backup-Point Guard haben sie jetzt auch nicht mehr. Unabhängig davon, ob Rubio bleibt oder nicht. Free Agent. Ja, bitte nicht. Wollen wir denn mal zu unseren Picks, den Picks von den Knicks und von den Dallas Mavericks springen? Vielleicht das Wichtigste erstmal vorweg, wie wird denn dieser Pick von den New York Knicks überhaupt ausgesprochen? Ich muss noch mal gerade gucken. In die dicke Lila. Ja, so ungefähr. Ich muss gerade noch mal gucken. Ich hatte jetzt gerade die Wikipedia-Seite vom Draft auf. NBA 2017. Und noch mal auf die... Also das T in seinem Namen ist silent, wie man so schön sagt. Das wird nicht ausgesprochen. Und der Name ist insofern dann Frank Ntilikina. Genau, Ntilikina spielt aktuell noch in Straßburg, auch wenn er jetzt von den Knicks gedraftet worden ist, spielt er gerade in den Playoffs in der französischen Liga und absolut ein Projekt, würde ich sagen. Warum wurde er so hoch gedraftet von den Knicks? Da waren ja noch einige andere im Spiel. Phil Jackson halt, ne? Also Phil Jackson draftet, glaube ich, selten nach dem höchsten Potenzial oder nach der höchsten Upside, sondern eher nach dem Fit ins Spielsystem. Und Ntilikina ist, glaube ich, dann der Point Guard, den er in der Triangle Offense am ehesten sehen würde. Ist relativ groß, ich glaube 6'6", für einen Point Guard schon eine stattliche Größe. Kann den Ball gut verteilen, so hat er es jedenfalls in Frankreich das ein oder andere Mal unter Beweis gestellt. Dann sagen die europäischen Scouts, dass er somit der beste Defensivspieler unter den Top 10 Rookies, zumal auf seiner Position dann in diesem Jahrgang gewesen ist. Insofern sind das alles Attribute, die man so den Point Guards, wie zum Beispiel einem Ron Harper oder wie auch immer der Triangle Offense aus den vergangenen Jahren oder mehr schon Jahrzehnten zuschreibt. Und ich denke, das ist der Grund, warum Phil Jackson an ihn gezogen hat. Ja, ist so ein bisschen dieses klassische Prospect Draft-Resümee, was er da hat. Elite Size, Wingspan, Pass First, Basketball IQ, das sind alles im Prinzip wirklich Sachen, die du bei sehr, sehr vielen Prospects dann eben gerade, die recht recht jung und roh sind, noch anhängen kannst. Wird erst 19 im nächsten Monat. Insofern, ja, fällt das wirklich so ein bisschen in die Nische. Das ist ein Pick, den man in ein, zwei Jahren halt dann Revue passieren lassen muss. Ich finde das unter einem Punkt interessant dennoch, weil viele Leute bei solchen Picks halt die Rookie-Contracts außen vor lassen. Und wenn du eben Projekte hast, die du im Prinzip zwar nicht stashed im eigentlichen Sinne, aber erstmal in deinem Kader stashed, die also nicht viel Spielzeit bekommen, die ein paar Jahre brauchen, um sich zu entwickeln, dann bist du eigentlich schon schwuppdiwupps im dritten Vertragsjahr von ja bekanntlich vieren, die sehr unter Cost Control sind, und danach musst du eigentlich, wenn dann der Sprung gemacht wird, ziemlich schnell bezahlen. Das hat man mit Joel Embiid gesehen, klar, das war ja verletzungsbedingt. Aber Joel Embiid, das muss man sich jetzt mal vorstellen, wird nächstes Jahr seinen neuen Vertrag aushandeln. Und danach wird er einen Max-Vertrag bekommen, und das wiederum wird doch mit einigen Fragezeichen versehen sein, und das ist natürlich nicht unbedingt optimal, denn diese vier Jahre müssen auch aus GM/Cap-Gründen halt wirklich sehr als sehr wertvoll erachtet werden, und insofern wäre es natürlich super, wenn du jemand draftest, der wenigstens schon ein bisschen spielen kann, ein bisschen Spielluft sozusagen dann bekommt. Ich glaube, das wird er auch bekommen, ehrlich gesagt. Also er wird kein 35-Minuten-Spieler werden in der ersten Saison, aber vielleicht so zwischen 25, 28 Minuten, denke ich, wird er schon spielen. Denn ich hoffe zumindest, dass die Knicks Derrick Rose nicht verlängern werden. Dann haben sie eigentlich keinen klassischen Point Guard, außer jetzt Ron Baker, den undrafted Rookie aus dem letzten Jahr, den sie da aktuell im Kader haben. Insofern, glaube ich, werden sie schon auf ihn setzen, und gerade auch, wie du sagst, unter der Weitsicht vielleicht, dass man ihm dann irgendwann Geld geben muss, dann auch gucken in den ersten beiden Jahren, wie ist denn der Fit mit Porzingis. Zu Porzingis würde ich gerne noch ein, zwei Sätze sagen. Das wurde ja super hochgekocht in den letzten 7 Tagen, dass Phil Jackson quasi gesagt hat, ja, wir telefonieren mit anderen Teams, um irgendwie den Draft-Value abzuschätzen von Porzingis, beziehungsweise um zu gucken, ob da nicht vielleicht ein Deal dabei ist, dass wir Porzingis abgeben. Ich glaube, so scheiße Phil Jackson auch bisher als President Basketball Operations bei den Knicks agiert hat, weiß er sehr wohl, dass es kein anständiges Value bis vielleicht darauf, wenn Boston jetzt alles über den Haufen werfen würde, für Porzingis geben wird. Meiner Meinung nach, natürlich ist auch ein bisschen Hoffnung mit drin, meiner Meinung nach sollte das ein Denkzettel an Porzingis sein und nichts anderes, dass man sagt, pass mal auf, mein Freund, so wie du dich hier am Ende der Saison benommen hast, niemand ist hier untouchable, und wenn du dich nicht irgendwie hier in die Culture des Vereins oder wenn du dich nicht so fügst, wie wir das gerne hätten, dann bist du hier ruckzuck weg vom Fenster. Du hattest gerade bei Josh Jackson einmal angesprochen, was so irgendwie Arbeitsmarkt oder bla bla angeht. Wenn wir das jetzt mal aus einer anderen Sichtweise betrachten. Ein Unternehmen stellt jemanden ein, der 20 Jahre ist, 20 Jahre alt. Der macht gute Arbeit in dem Unternehmen. Irgendwie läuft aber das Projekt, an dem man zusammengearbeitet hat, nicht so, wie es vielleicht hätte laufen sollen. Dann geht der Chef zu ihm hin und sagt, hey, pass mal auf, das Projekt ist jetzt vorbei, in Klammern NBA-Saison. Da müssen wir jetzt mal drüber reden, wie das so im nächsten Jahr ist. Und ich weiß, alles ist nicht optimal gelaufen, aber ich hätte gern das und das und das von dir, wenn wir das nächste Projekt hier bei uns im Unternehmen angehen. Und dann sagt der 20-Jährige zu seinem Chef, nee, du, ich habe echt keinen Bock, mit dir darüber zu reden. Du hast mich so abgefuckt die ganze Zeit hier in dem Projekt. Ich komme nicht zu diesem Meeting, ich mache jetzt erstmal ein paar Wochen Urlaub und dann können wir danach nochmal sprechen. Wenn das auf dem normalen Arbeitsmarkt passiert wäre, was Porzingis sich da geleistet hat, wäre er 8-kantig gefeuert worden. Egal, wie gut du im Unternehmen bist, wer du bist, wie gut du gearbeitet hast oder sonst was. Deswegen kann ich das auf der Seite schon verstehen, dass Phil Jackson sagt, wie gesagt, die ganze Scheiße, die Phil Jackson sonst macht, mal nebenbei gestellt, dass er sagt, Freundchen, pass mal auf, so gehst du hier nicht mit uns um. Oh nee, Mann. Phil. Na komm, bringen wir es zu Ende. Na, ich weiß jetzt gar nicht, bis wohin er aufgenommen hat. Warte, ich höre mir das mal eben an. So eine Scheiße, Mann, echt. So eine verfickte Scheiße. So, Marius geht jetzt tatsächlich nochmal um den Block und atmet dramativ durch. Wir sind nämlich gerade von O2 wieder rausgeworfen worden. Insofern vielen, vielen lieben Dank an die Kollegen, dass die Internetverbindung so scheiße ist. Ich werde tatsächlich jetzt noch zwei, drei Sachen besprechen und dann werden wir es auch beenden. Und das ist natürlich nicht der beste Tease für unsere Jubiläumsfolge nächste Woche, aber da werden wir sicher gehen, dass wir uns sonst, wenn es sein muss, drei Tage lang einschließen, um eine geile Folge aufs Parkett zu zaubern. Aber wie gesagt, jetzt noch mein Take zu den beiden Draftpicks und dann werde ich noch ein, zwei Sachen dazu nennen, die sonst noch passiert sind. Ja, New York haben wir ja im Prinzip eben gerade schon genannt. Was Porzingis betrifft, muss ich sagen, ist es schon recht klar, dass man dort eine absolute Überreaktion hat von Jackson. Ich glaube, dass Marius richtig lag darin, dass man ihn eben ein bisschen Denkzettel verpassen sollte. Dennoch sollte man Franchise-Spieler so behandeln wie kleine Babys, sie einpacken und möglichst nicht verärgern, gerade wenn es im Big Apple ist, der ja doch ziemlich hektisch zugeht teilweise. Insofern ist das doch sehr befremdlich, dass man ihn irgendwie offen zum Trade anbietet, wo er im Prinzip ja jemand ist, wahrscheinlich einer von was vier, fünf Spielern in der gesamten Liga, die absolut untouchable sein sollten. Aber gut, so wird das eben gehandhabt in New York. Kommen wir vielleicht zu den Mavs. Etwas positiver. Ich bin ehrlich gesagt sehr happy mit dem Pick von Dennis Smith Jr. Ganz in der Linie, was ich vorhin erwähnt habe. Es ist ein sehr großer Hit-or-Miss-Pick. Sicherlich ein Spieler, der nicht unbedingt die beste Attitüde an den Tag gelegt hat. Charakterfragen gibt's durchaus. Ich habe einen Podcast gehört mit Kevin Pelton und wem war es noch? Jedenfalls hat Kevin Pelton da auch mit in das Echo eben reingesprochen, hat gesagt, ja, es ist sicherlich ein Spieler, der nicht unbedingt mit aller Effizienz defensiv agiert hat. Dennoch, das athletische Potenzial ist wahrscheinlich mit am höchsten von allen Spielern im gesamten Draft. Insofern bin ich damit eigentlich ganz zufrieden. Man wird ihn ein bisschen schleifen müssen als sportlichen Diamant. Ich bin einerseits zuversichtlich, dass das in dem Umfeld und der Franchise der Mavs dann doch gelingt, die ja dann letztendlich doch sehr stabil ist, was das Management betrifft, den Trainerstab. Der einzige Wermutstropfen dann diesbezüglich ist doch Rick Carlisle, der ja dafür bekannt ist, nicht unbedingt Rookies spielen zu lassen und an die lange Leine zu geben, sondern eben sehr herrisch damit umzugeben. Ich glaube, dass das einerseits gut sein kann, was die Attitude-Issues betrifft. Andererseits müssen Spieler eben auch eine Möglichkeit haben, sich zu entfalten und gerade die Point Guards eben einfach ein bisschen NBA-Luft zu schnuppern. Insofern mal sehen, inwieweit das dann der Fall ist in diesem Umfeld bei den Mavs. Aber ich bin auf jeden Fall sehr happy. Wir brauchten einen Point Guard und ich glaube, dass da neben einigen Highlight-Dunks dann doch auch der ein oder andere perspektivische Win dann eben dabei sein wird. Ein, zwei Sachen noch, wir werden jetzt nicht die ganze Runde durchgehen. Interessant sicherlich noch, was Portland gemacht hat. Dann hochzutraden, Sacramento hat zwei Picks bekommen, den 15. und den 20. für den 10. Ich glaube, das macht durchaus für beide Teams Sinn, lohnt sich aber auch da nochmal ein bisschen in den Sommer-Podcast, wenn wir im Prinzip die Off-Seasons und vor allem dann im Free-Agency Teil dann eben noch ein bisschen auf beide Teams schauen, deshalb belasse ich es vielleicht jetzt erstmal dabei. Sehr interessant, wo wir eben ja den Jimmy Butler Trade ziemlich auseinandergerissen haben, dass Trey Lyles die Teams gewechselt hat. Insofern haben tatsächlich die Jazz hochgetradet von Pick 24 auf 13. Da eben nochmal ein kleine Stichelei, dass die Bulls es ähnlich gemacht haben, nur eben für wesentlich mehr Kosten. Die Bulls eben von 16 auf 7 plus Jimmy Butler. Der Sprung ist natürlich wesentlich höher als dann bei schlechteren Picks. Dennoch ein Sprung von 24 auf 13 für Trey Lyles, der eine miserable Sophomore-Saison eigentlich hinter sich hatte, wo er monatlich schlechtere Nummern aufgelegt hat, ist kein schlechter Trade. Ich glaube, die Nuggets versuchen, Jokic auf der 5 dann eben einen jungen, athletischen, ich nenne ihn jetzt einfach mal möglichen Shooter zur Seite zu stellen, weil das hat er noch nicht bewiesen, dass er das wirklich kann. Mal sehen, inwieweit sich das für die Nuggets dann noch rentieren wird. Für mich, muss ich sagen, bin ich da immer ein bisschen skeptisch. Der Fall von 13 auf 24 ist schon sehr hoch dafür, dass man eben einen Spieler in seinem dritten Jahr bekommt, der noch nicht sonderlich viel gezeigt hat. Zwei Dinge noch von mir, bevor es dann auch rausgeht. Isaiah Hartenstein ist an 43 gedraftet worden. Der Deutsche ist doch ein bisschen gefallen auf den Draftboards und in den Mockdrafts häufig auf, weiß ich nicht, teilweise 22 bis 28 zu finden. Ich glaube, es waren letztendlich so ein bisschen die Flaws bei seinem Wurf, die dazu geführt haben. Und fit ist, glaube ich, auch eine große Frage. Wird schwierig sein, bei den Rockets Spielzeit zu bekommen. Sie spielen eine recht enge und kurze Rotation. Zudem haben sie eben auch noch Sam Decker, der, glaube ich, ein ähnliches Skillset bringt, auch wenn er natürlich nicht die Länge hat von Hartenstein. Das wird sich zeigen, wird auch eine gute Summer League spielen müssen. Der Pace spielt natürlich für ihn. Insofern mal sehen, inwieweit er es tatsächlich ins Team schaffen wird, aber sicherlich eine freundliche Entwicklung aus deutscher Sicht, jetzt noch einen weiteren Deutschen eben dann mit von der Partie zu haben. Die Warriors, das ist dann auch der letzte Nugget, den ich zu verteilen habe, sehr interessant, haben sich im zweiten Jahr in Folge einen Pick in der zweiten Runde gekauft für einen recht hohen Price-Tag von 3,5 Millionen, haben sie sich den 38. Pick geholt von den Bulls, die damit einen absolut katastrophalen Draft Day in die Tonne kloppen. Das ist natürlich recht viel Geld, da 3,5 Millionen hinzulegen. Dennoch waren sie eben auf der Suche nach einem flexiblen Big Man, der Energy Rebounds gibt und Rim Protection, weil wahrscheinlich ja JaVale McGee und Zaza Pachulia das Team verlassen werden über den Sommer und man da eine kostengünstige Lösung braucht. Insofern ist das durchaus gut. Sie haben Bell gedraftet. Ich habe jetzt gerade den Vornamen nicht im Kopf. Ich schaue jetzt gerade mal. Jordan Bell aus Oregon, der als Steel bezeichnet wird. Insofern mal sehen, ob sie da tatsächlich wie letztes Jahr mit Patrick McCaw wieder zuschlagen und so ihren Kader dann eigentlich noch mehr mit Talent spicken. Insofern, das soll es von uns gewesen sein. Tut uns leid, dass da einige Aussetzer mit dabei waren, aber dafür versprechen wir umso mehr eine fette, fette Jubiläumsfolge Nummer 100 nächste Woche. Ihr könnt uns auch gerne schreiben über unsere Facebook, Instagram und sonstige Präsenzen, was ihr haben wollt. Sagt uns auf Twitter, was ihr cool fandet, wo wir nochmal irgendwie den Tapes gucken müssen und das schneiden wir dann gerne zusammen. Wenn ihr da irgendwie eine coole Anekdote habt für uns, freuen wir uns natürlich, weil wir da auch ein bisschen durch die Serien und durch die Folgen uns dann eben durcharbeiten und gucken, was wir euch an Ohrschmankerln dann eben aufbereiten können. Und sonst werden wir sicherlich noch die ein oder andere Überraschung parat haben. Also insofern mache ich jetzt mein erstes Porzingis-Exit-Interview ganz kurz und schmerzlos. Macht's gut, bis nächste Woche. From Downtown, reingehauen.